Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe, das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Get ready for the SmackDown! Ja, wir schreiben heute schon den Samstag, den 30. Juni 2012, und es geht um die Ausgabe von Friday Night SmackDown, die am 26. Juni 2012 getaped wurde, doch am 29.06.2012 aufgezeichnet wurde, und um die NXT-Ausgabe, die es am 28. Juni 2012 gab. Und wir fangen natürlich wieder an mit SmackDown aus Evansville, Indiana. Und es ging direkt los mit einem Match und nicht mit einer Opening-Promo, nämlich die Divas Championess Layla traf auf AJ in einem Non-Title-Match, und Layla besiegte AJ via Roll-Up, nachdem Danny Bryan mit einem Mikrofon bewaffnet herauskam und AJ mit lautstarken Yes, Yes, Yes Chants ablenken konnte, und Layla nutzte das aus. Nach dem Match flippte AJ aus und attackierte Layla noch etwas. So. Anschließend steigt Danny Bryan in den Ring. Er beruhigte AJ ein wenig und er verkündete, dass er nicht eher den Ring verlassen würde, bis Interim SmackDown General Manager Vic Guerrero in den Ring kommen würde und ihm einen persönlichen Wunsch erfüllen würde. Solange die beiden warteten, lieferten sich Daniel Bryan und AJ ein Yes, Yes, Yes Duell. Die Fans waren eindeutig auf der Seite von AJ. Dann kam Vic Guerrero heraus. Sie meinte, dass die ganzen Fans genug von der dummen Catchphrase von Danny Bryan haben und Danny Bryan endlich zur Sache kommen soll und sagen soll, was er möchte. Danny Bryan fordert von Vicky Guerrero, dass AJ vom Ring verbannt wird, wenn Danny Bryan sein WWE-Titelmatch gegen CM Punk bei Money in the Bank Pay-Per-View 2012 bestreiten wird, da man AJ nicht trauen könnte. Vicky Guerrero ging verbal, also auch mit Worten, auf AJ los und meinte, dass AJ ein hinterlistiges Stück sei und AJ Vicky Guerrero aus der Diva Summertime Beach Battle Royale eliminiert hatte und auch Vicky Guerrero immer als Großmutter bezeichnete. Und wollte noch etwas sagen, Daniel Bryan meinte, es geht hier nicht um die Sache mit Vicky Guerrero und AJ, es geht nur um ihn, Daniel Bryan. Vicky Guerrero meint daraufhin, dass Danny Bryan recht habe, doch AJ sei bei den Fans sehr beliebt, und vor wenigen Tagen gab es eine große Umfrage auf WWE.com, wo AJ in das WWE-Titelmatch involviert sein sollte, und da gab es verschiedene Möglichkeiten, nämlich Special Guest Timekeeper, Special Guest Referee, Special Guest Ring Announcer und Special Guest Commentator. Timekeeper brachte 4% der Stimmen, der Ring Announcer 7%, der Guest Commentator 13% und der Special Guest Referee 76%, Entschuldigung. Und somit ist AJ beim Match CM Punk gegen Danny Bryan um den WWE-Titel Special Guest Referee. Vicky Guerrero flippte aus. Ja, und mit ein paar Yes-Chants ging AJ dann, und im Ring war Danny Bryan sauer, und dann ging er mit lauten No, No, No-Chants. So, Vicky Guerrero kündigte noch an, dass im Gegensatz zum WWE Money in the Bank Ladder Match, also um den Contract für ein WWE-Titel-Match, wo nur frühere Champions dabei sein dürfen, bei SmackDown für den Contract um den World Heavyweight Titel alles offen ist und jeder teilnehmen darf. Und heute bei der Show werden die ersten 5 der 8 Teilnehmer teilnehmen. Oder herausgefunden, ermittelt so. Und das erste Match, dafür stand auch an, Money in the Bank Qualify Match. Damien Sandow konnte Zack Ryder in relativ kurzer Zeit besiegen und zwar mit dem Straight Jacket Neckbreaker, wenn ich das richtig habe. Ja, das müsste, ja doch. Und Damien Sandow ist somit der erste Mann in dem SmackDown Money in the Bank Ladder Match. Daniel Bryan suchte Backstage nach AJ und er klopfte an die Tür des Divas Locker Room, doch Caitlin öffnete und sie sagte daraufhin, nachdem Daniel Bryan fragte, wo AJ steckt, dass Caitlin meinte dann, also dass AJ, dass sie nicht wissen, was mit AJ los ist und wo sie ist. Und sie wisse nur, dass die Tatsache sei, dass AJ ein wenig labil oder auch gesagt psychisch gestört wäre. Ja, AJ ging und Daniel Bryan war lieb, wütend zurück und es gab das nächste Money in the Bank Qualifying Match. Tyson Kidd gegen Jack Swagger und der einzigste Absolvent des Hard Dungeons, der nicht aus der Hard-Familie kommt. Tyson Kidd konnte den All-American-American Jack Swagger mit dem Swinging Neckbreaker vom Top Rope besiegen und Tyson Kidd steht nur als zweiter Teilnehmer fest. Es wurde nicht gezeigt, dass nach dem Match Jack Swagger im Ring blieb und etwas sagte. Doch, Jerry Lee King Lawler kam und er attackierte Jack Swagger zu Freude der Fans. Und das war's dann auch mit dem Segment, aber das haben wir ja nicht gesehen. Backstage sieht man Dolph Ziggler, der zu Vicky Guerrero kommt und er meint, dass Vicky Guerrero einiges für ihn tun soll, doch Vicky Guerrero meinte, dass sie nicht alles können, da das WWE Board of Directors zuschauen würde und sie doch bei ihnen einen guten Eindruck hinterlassen wolle, um später dauerhaft GM von Raw SmackDown zu werden. Doch Dolph Ziggler erinnerte sie daran, dass er World Heavyweight Champion werden möchte und er bittet sie darum, dass sie mit ihrer Vicky Power den Bro Kick und den Cross Arm Breaker aus den heutigen World Heavyweight Championship Triple Threat Match verbannen würden. Doch Frau Guerrero sogar sagen, sagt, das geht nicht, und Dolph Ziggler meckerte Vicky Guerrero dann an, bis diese eine schallende Ohrfeige zeigte. Ziggler entschuldigte sich und wollte, dass Vicky Guerrero heute mit ihm zum Ring kommen und ihn ankündigen würde. Vicky Guerrero stimmte zu und Dolph Ziggler ging. Kam zum Money in the Qualifying Match und es war ein Tag Team Match. Diesen Match konnten der Intercontinental Champion und der United States Champion Santino Marell, Christian und Santino Marell, Entschuldigung, Cody Rhodes und David Otunga besiegen, indem Christian David Otunga einen Spear verpasste. Jetzt kann man noch zeigen, sagen, dass ein weiteres Segment nach diesem Match war, was nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde, nämlich David Tonga packte sich ein Mikro. Entschuldigung, es ist jetzt 0.18 Uhr, ich bin ein wenig müde. Entschuldigung. Also David Tonga nahm sich ein Mikrofon und meinte, er posiere jetzt so lange, bis man ihn doch noch ins Leatherman stecken würde. Doch dann kam Triple H heraus und als Otunga ein wenig vor seinen Augen posiert, zeigte Triple H den Pedigree Booker T Cup vom Kommentatorenpult in den Ring und er verpasste David Otunga den Scissors Kick und zeigte einen Spinneroon. Ja, dann gab es ein kleines Interview Backstage von Matt Striker mit Sheamus über das anstehende World Heavyweight Triple Threat Match. Backstage redeten Daniel Bryan und AJ ein wenig und Bryan sagte, dass er ärztliche Hilfe kennt für AJ und er bot sie an, doch AJ hüpfte damit leisen Yes, rufen davon. Dann gab es ein Turn-1 Handicap Match. Ryback besiegte Dan Barone und Brandon Burke mit dem Double Shellshock. Backstage sah man dann Antonio Cesaro, einer meiner Lieblings-Superstar von mir, von den Newcomern momentan. Und Axana, und die küssten sich. Doch Teddy Long kam hinzu und er meinte, dass er nächste Woche Raw und SmackDown leiten würde. Und es gäbe auch bei Raw ein Mixed Tag Team Match. Axana und Antonio Cesaro gegen Layla und den Great Khali, und er ging dann auch wieder. Und Antonio Cesaro und Axana blieben dann entgeistert zurück. Oh, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Es wird bei der kommenden SmackDown-Ausgabe sein, denn da wird es ein Special geben. Eine Super SmackDown Live-Ausgabe, The Great American Bash Episode. So heißt das. Ein Special sozusagen. Und nun kommen wir zum nächsten Money in the Bank Qualifying Match. Denn Tensai, der wieder mit Sakamoto zum Ring kam, besiegte Justin Gabriel mit der Choke Bomb und einem anschließenden Running Senton. Und Tensai hatte teilweise richtige Probleme mit Justin Gabriel, und das Match war für Tensai-Verhältnisse gar nicht so schlecht. Tensai also auch qualifiziert. Ja, also dann kam es auch zum Main Event. Ricardo Rodriguez kündigte Albert Del Rio für das nächste Match an. Und Del Rio verkündete im Ring dann, dass er heute den World Heavyweight Titel gewinnen würde. Doch dann wurde Del Rio von Vicky Guerrero unterbrochen, die herauskam und Dolph Ziggler ankündigte. Dolph Ziggler kam heraus, ging zum Ring, Vicky Guerrero dreht sich um und ging Backstage, und dann kam der World Heavyweight Champion Sheamus heraus und es gab das Triple Threat Match um den World Heavyweight Titel. Sheamus gegen Albert Del Rio gegen Dolph Ziggler. Ja, der World Heavyweight Champion Sheamus konnte seinen Titel in diesem Match erfolgreich verteidigen, denn er besiegte Albert Del Rio und Dolph Ziggler mit dem Bro Kick gegen Dolph Ziggler, als Dolph Ziggler gerade einen Einroller gegen Albert Del Rio zeigte, kam Sheamus in den Ring und zeigte den Bro Kick und ein Cover nach gegen Dolph Ziggler, nachdem er Albert Del Rio aus dem Ring geworfen hat. Sheamus feierte noch ein wenig seinen Sieg und seine Titelverteidigung, und dann ging SmackDown zu Ende. Ja, und wir machen jetzt im Anschluss auch direkt weiter mit der NXT-Ausgabe, denn SmackDown war vorbei. So, knapp 12 Stunden nachdem ich die SmackDown-Analyse gemacht habe, kommt jetzt auch NXT. Ihr hört das alles zusammengeschnitten, doch ich brauchte eine Pause. Bin dann schlafen gegangen um ca. 1 Uhr. Jetzt ist es fast 12 Uhr am Samstag. Und jetzt machen wir weiter mit der NXT-Ausgabe vom 28.06.2012 aus Winter Park, Florida, aus der Full Sail University. So, der Opener war ein Match zwischen Seth Rollins und Jiro, und Seth Rollins konnte Jiro mit dem Marafui Corpse Stomp besiegen. Nach dem Match kam Interviewer Riley Pierce auf die Stage zu Seth Rollins, und Seth Rollins sagte, er verkündete, dass man ihn sich einprägen solle, denn man werde ihn bei NXT noch sehr lange sehen. Doch dann kam Jinder Mahal in die Halle. Seth Rollins ging, und Jinder Mahal kam in den Ring und holte sich ein Mikro und sagte, dass er dann für grenzenlose Dominanz sorgen werde. Dann wird er von Jason Jordan, seinem heutigen Gegner, unterbrochen, und das Match startete. Und dieses Match konnte Jinder Mahal gegen Jason Jordan mit einem Camel Clutch besiegen, in dem Jason Jordan dann abklopfen musste. Jinder Mahal schnappte sich nach dem Match erneut ein Mikro, und er verkündete noch einmal, dass er ab dem heutigen Tage meine grenzenlosen Dominanz freien Lauf lasse und sogar die komplette WWE aufmischen würde. Man sah dann einen kleinen Clip, in dem Leo Kruger vorgestellt wurde und der Alpha Male Leo Kruger kam auch im nächsten Match zum Zuge gegen Aiden English. Der Alpha Male, kennen wir von Marcus Coron aus den ECW-Zeiten, dieses Gimmick, aber naja. Leo Kruger konnte Aiden English mit dem Rear Naked Choke besiegen, da Aiden English darin aufgeben musste. Man sah, wie sich Ricky the Dragon Steamboat ins Publikum saß, denn gleich stand das Match seines Sohnes Richie Steamboat an und das wollte er natürlich nicht verpassen. Doch zuvor gab es ein Tag Team Match, The Ascension, mein absolut momentan ist irgendwie, jetzt wo sie so neu dazu gekommen sind, ist es mein Lieblingsteam geworden. Ich finde die grandios, wie sie auftreten, Ascension, Kenneth Cameron und Conor O'Brien, besser als dieses Rattengimmick von O'Brien bei NXT-Seiten früher, besiegten Jimmy und Jay die Usos mit dem Downcast von Conor O'Brien gegen Jay Uso. Dann folgt das Match von Richie Steamboat und Richie Steamboat konnte Rick Victor mit dem Sling Blade besiegen. Nach dem Match feierte er zusammen mit seinem Vater Ricky the Dragon Steamboat, der in der ersten Reihe saß, sein Sieg. So. Man sah dann, dass der heutige Main Event der Match zwischen Johnny Curtis und Derek Bateman sein werde und Antonio Cesaro, mein Lieblings-Newcomer, habe ich ja schon öfters gesagt, auch vorhin bei SmackDown, wurde in einem Videoclip vorgestellt und Antonio Cesaro kam mit Oksana zum Ring. Und in seinem Match konnte Antonio Cesaro Dante Dash mit dem Gotch Style Neutralizer besiegen. Dann sah man Bray Wyatt, auch als Husky Harris bekannt, in einem Videoclip, der vorgestellt wurde. Und das war irgendwie ein ziemlich komischer Spot. Da stand er in einem Wald vor ein paar Menschen und hat da über das Zeug geredet. Naja, mal gucken, wie es mit seinem Gimmick dann bei NXT wird. Vor allem stand dann der Main Event an und zwar Derek Bateman gegen Johnny Curtis. Und Derek Bateman gewann gegen seinen ewigen Rivalen Johnny Curtis mit dem DBD. Derek Bateman feierte seinen Sieg und Johnny Curtis rollte sich enttäuscht und erschöpft aus dem Ring und mit einem Feiern Derek Bateman gegen NXT sozusagen off air. Ja, eine sehr gute NXT-Ausgabe von den Matches her. Also ich konnte es mir schön angucken und damit war es also auch mit dieser Review von SmackDown und NXT. Und ich sage nur, liked uns auf Facebook unter der Seite Wrestling Replay und followed uns auf Twitter. Unser Name ist W Replay, also ein großes W. Und bei Replay das R groß und der Rest klein. W Replay. Gut. Dann kann ich noch sagen, schaut auf unseren YouTube-Channel DKleisi. Und diese Folge wird wohl auch nicht wieder da sein. Aber ich bin mir sicher, ab nächsten Monat spätestens werden alle Videos wieder auf YouTube erscheinen. Aber ich kann noch nichts versprechen. Auf jeden Fall auf unserer Homepage wrestling-replay.de.tl werdet ihr einiges dazu natürlich auch erfahren und auf dem Laufenden gehalten. Und schreibt fleißig Kommentare im Gästebuch auf unserer Homepage. Und ich sage bis dann. Tschüss.